Ria. Frische Mut. Wir gang in Keller nach, denn ich hab richtig Guss. Maria gang in Keller nach, denn ich hab richtig Guss. Maria gang in Keller nach und hol den frischen Mut. Und holen frischen Mut. Maria, gang in Keller nach, denn ich hab so mäßig gut. Maria, gang in Keller nach und holen frischen Mut. Maria, gang in Keller nach, denn ich hab richtig gut. Da muss ich selber in den Keller nach. Hast du gesehen, dass der halbe Hafen ausgesoffen war? Plötzlich spart da jemand Kellertür zu und ich komme nicht mehr raus. Maria, mach die Tür auf! We'll be right back. Las Vegas.